ganz weit. Erd in Valdia steckt, als ich flieht darum, ganz lange Zeit, hat bei Bälle eine allein. Es bräusen die Sturren, es regnet der Todes, jedes behandelt sich in sein Gemach, nur sie allein ist von ihrem Verbot, in Ort Bälle. Kämen sich Kräften Krug. Der Mann sich um dein Gelübd Weibele. Ruf mich ein, schenk Ruf. Talbele, Herzmen, die Kräften, Krupp, der Mann, der kommt, dein Geliebt war.